Deutschlandfunk, Lesezeit. Christoph Hamann liest seine literarische Reportage Spurensuche am Kilimandscharo. Redakteur am Mikrofon ist Hubert Winkels. Schönen guten Abend. Der Schriftsteller Christoph Hamann wurde 1966 am Bodensee geboren, dessen winterliche Erscheinung er in seinem ersten Roman Segfrorne literarisch festgehalten hat. Hier, wie auch in seinem zweiten Roman Fester, verfolgt Christoph Hamann seine Idee von Literatur als Darstellung von Geschichte in Geschichten, die die Gegenwart betreffen. Organisiert vom Wiener Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse flog Christoph Hamann Anfang Februar 2004 mit einer Gruppe von Sozial- und Literaturwissenschaftlern zum Kilimandscharo International Airport nach Tansania. Eine knappe Woche insgesamt dauerte die Tour auf den höchsten Berg Afrikas, die die Wissenschaftler und den Schriftsteller trotz diverser Bergerfahrungen in extremem Maße forderte. Zurückgekehrt in den deutschen Winter verfassten sie Aufsätze und Reportagen, die sich alle auf die ein oder andere Weise mit der Kilimandscharo-Region befassen. Hamanns Beitrag dreht sich um die Beziehung von gut 100 Jahre zurückliegenden und gegenwärtigen Besteigungen und um die von Kolonialismus und Tourismus geprägte, ehemals zu Deutschland gehörige Landschaft. Deutsche, die heute diese Tour unternehmen, gehen in den Spuren eines anderen Deutschen mit Namen Hans Meyer, der im Oktober 1889 als erster nachweislich bis zum Gipfel gelangte. Er trug damit seinen Teil dazu bei, Deutschland einen, wie es hieß, Platz an der Sonne zu verschaffen. Hören Sie jetzt die vom Autor Christoph Hamann selbst vorgetragene literarische Reportage Mensch Meyer, Spurensuche am Kilimandscharo. Und am Schluss hören Sie noch einen kurzen Auszug aus Miles Davis' berühmtem Stück Fide Kilimandscharo. Mensch Meyer, Spurensuche am Kilimandscharo. Coca-Cola oder Whisky? Diese Frage stellt sich für Harry Street aus Ernest Hemingways Schnee auf dem Kilimandscharo nicht. Er, der während einer Safari das Krankenlager hüten muss, verlangt hartnäckig und ausschließlich nach dem alkoholischen Getränk. Am Ende der Erzählung fantasiert sich Street hinauf in die höchsten Höhen und damit in unmittelbare Nähe des vor Jahrtausenden erloschenen Vulkans. So weit wie die ganze Welt, groß, hoch und unvorstellbar weiß in der Sonne, war der flache Gipfel des Kilimandscharo. Und dann wusste er, dorthin war es, wohin er ging. Für Reisende von heute dagegen, die den sich bis zu 5893 Meter aus dem Meer erhebenden Krater nicht allein in ihrer Vorstellungskraft erleben, sondern erklimmen möchten, besitzt die Frage, Cola oder Whisky, keine geringe Relevanz. Denn die Antwort entscheidet darüber, ob der Aufstieg durchweg oder nur am letzten Tag strapaziös ist und ob in Hütten oder im Zelt geschlafen wird. Viele der Tausenden von Urlaubern, die Jahr für Jahr aus Deutschland, aus anderen europäischen Staaten, aus den USA und Ländern Asiens anreisen, entscheiden sich für die im Volksmund Coca-Cola-Route lautende Tour und damit für die bequemere Variante. Alkohol wird, wenn, dann hinterher flüssig einverleibt, hochprozentig oder in Form einer landestypischen Spezialität. Bier gebraut aus Hirse und Bananen. Vor der mehrtägigen Tour wird in der Regel die Nacht in einem Hotel der 100.000 Einwohnerstadt Moshi verbracht, um am anderen Vormittag in Kleinbussen zum 1.800 Meter hochgelegenen Marungu Gate transportiert zu werden. Dort beginnt nach Erledigung der Formalitäten für den Aufenthalt im 756 Quadratkilometer großen Nationalpark die Tour. Allerspätestens hier wird auch der letzte unbedarfte Weiße vor einem Relief von schwarzen Bergführern aufgeklärt. Die Vorstellung, die Großwildjäger Hemingway und Postkarten zufolge üblicherweise mit dem Wort Kilimandscharo verknüpft wird, bedarf der Erweiterung. Der immer spärlicher mit Gletschereis überzogene Gipfel heißt Kibo. Kilimandscharo bezeichnet dagegen eine ganze Region, zu der neben dem genannten Krater zwei weitere gehören, Mawenzi und Shira. Das gesamte Massiv liegt auf tansanischem Gebiet, jedoch in nächster Nähe zu Kenia und kann auch von diesem Land aus bestiegen werden. Insgesamt gibt es neben der populären Coca-Cola die am Marengo Gate ihren Anfang nimmt und der Whisky-Route 6 weitere Möglichkeiten auf den höchsten Berg Afrikas zu gelangen. Die erste Zeit kann trotz schwülwarmer Temperaturen in den tiefer gelegenen Regionen genossen werden, da die Steigung moderat und der Tagesrucksack leicht ist. Die Wanderer lauschen den vielfältigen Geräuschen im Regenwald, haben vielleicht sogar das Glück, Kolobusaffen oder Meerkatzen zu beobachten. In höheren Gefilden blüht die Heide. Nebenbei wird den schweißgebadeten tansanischen Trägern, die im Eiltempo und mit dem überwiegenden Teil des touristischen Gepäcks auf dem Kopf an ihnen vorbeiziehen, Jumbo zugerufen oder einige Worte Englisch geradebrecht. Am Abend vor dem finalen Aufstieg, auf der 4700 Meter hochgelegenen Kibo-Hütte, blicken viele, auch wenn ihnen das Atmen schwerfallen sollte, hoch zu den Sternen und versichern sich gegenseitig, dem Himmel noch nie so nahe gewesen zu sein. Wenn sich dann in dieser trotz mangelnden Sauerstoffs gelösten Stimmung die Frage nach dem Warum stellt, werden allerdings weniger die Sterne als vielmehr die eigene Psyche bemüht. Bei diesem Gipfel gehe es darum, den inneren Schweinehund zu überwinden, an die eigenen körperlichen und psychischen Grenzen zu stoßen und über sie hinauszugehen. Wer hier bestehe, meistere auch die Schwierigkeiten des Alltags, der Berg gebe Kraft. Für die farbigen Träger und Bergführer ist die Kilimandscharo-Tour ein Job. Angestellt für die Dauer der Wanderung, verdienen sie für tansanische Verhältnisse gut, doch das kurzfristige und saisonbedingte Arbeitsverhältnis beinhaltet zugleich einen großen Unsicherheitsfaktor. In den Regenzeiten, die von Oktober bis Dezember und Mai dauert, bleiben die Touristen grundsätzlich aus und während der Saison weiß kein Träger hundertprozentig, ob er das nächste Mal wieder gefragt wird. Zudem besteht für die schwer bepackten und schlecht ausgerüsteten Träger ein hohes Unfallrisiko. Sie, die neben dem Gepäck der ausländischen Wanderer auch die gesamten Nahrungsmittel und in den höheren Regionen das Wasser transportieren, tragen in der Regel ausrangierte Kleidungsstücke der Besucher, Berg- oder Turnschuhe mit abgelaufenem Profil, ausgefranste Anoraks, löchrige Regencapes. Auch ist der Arbeitstag nach dem Transport nicht beendet. Die Träger verwandeln sich nach dem täglichen Marsch in Köche und Kellner und stehen sowohl am Abend als auch am nächsten Morgen ihrer Kundschaft zu Diensten. Heute benötigt eine Gruppe von 8 Personen ungefähr 20 Träger. Vor gut 100 Jahren, als der Berg zum ersten Mal auf dokumentierte Weise bestiegen wurde, waren dazu mehr als 60 nötig. Die damalige Begehung besitzt gerade für heutige Bergsteiger und Bergsteigerinnen aus Deutschland eine nicht unerhebliche Bedeutung. Denn sie bewegen sich bei ihrer Tour, oftmals ungeahnt, auf den Spuren deutscher Kolonial- und Eroberungsgeschichten. Verantwortlich für einen guten Teil dieser Spuren ist ein Mensch namens Meyer mit EY, Vorname Hans. Wenn um 1900 von Kilimandscharo die Rede war, fiel in der Regel auch der Eigenname dieses Mannes etwa auf folgende Weise. Wem in deutschen Landen ist nicht der Name des höchsten Berges von Afrika geläufig? Jedes Schulkind kennt den Kilimandscharo so gut wie den Brocken oder die Schneekoppe oder den Mont Blanc. Und mit dem Namen des Berges eng verknüpft ist der Name des kühnen Mannes, der ihn zuerst bezwang und ihn zuerst eingehend erforschte, dem wir es wesentlich verdanken, dass dieser Berg ein deutscher Berg geworden ist, Hans Meyer. Was damals im Kopf jedes Schulkinds herumspukte, bedarf 2005 einiger Erläuterungen. Im Sommer 1889 reiste der Leiter des Verlags Bibliographisches Institut und Herausgeber etwa des Meyerschen Konversationslexikons, der Forscher und spätere Professor für Kolonialgeographie Hans Meyer nach Ostafrika, das seit der Berliner Kongo-Konferenz im erweiterten deutschen Hoheitsgebiet lag. Meyer wollte im dritten Anlauf vollbringen, was ihm zweimal missglückt war. Bei der ersten Expedition 1887 zwangen ihn auf über 5000 Meter Höhe die, wie er schreibt, blauen Eiswände des Kibo zur Umkehr. Die zweite Expedition im Jahr darauf endete bereits vor dem Kilimandscharo-Gebiet. Meyer wurde von gegen die deutsche Kolonialmacht rebellierenden gefangen genommen und erst gegen eine hohe Lösegeldsumme freigelassen. Nun, im Herbst 1889, setzte er erneut alles daran, dem Wunder des Schneebergs auf die Schliche zu kommen, dieses Mal gemeinsam mit dem österreichischen Bergführer Ludwig Purzeller. Am 6. Oktober 1889 glückt nach erheblichen Strapazen, die Gaumenschmerzen wegen der trockenen Luft, alle 10 Minuten müssen Purzeller und Meyer stehen bleiben, um Herz und Lunge eine Beruhigung zu gönnen, und einmal fällt der österreichische Bergführer in Ohnmacht. Am 6. Oktober 1889 glückt das Unternehmen. Die beiden Bergsteiger hissen auf der höchsten Erhebung des Kraterrands die deutsche Flagge. Kaum zurückgekehrt aus den Gletscherregionen Afrikas, setzt sich Meyer, wie nach jeder erfolgreichen Reise, an seinen Schreibtisch und verwandelt die während der Tour entstandenen Notizen in ein 300-seitiges Buch mit dem Titel »Ostafrikanische Gletscherfahrten«. Ohne Zweifel gehört eine Kilimandscharo-Besteigung Ende des 19. Jahrhunderts noch viel mehr als heute zu denjenigen Touren, die den Wanderer einer hohen körperlichen Belastung aussetzen, vergleichbar derjenigen von Extremsportarten. Es überrascht nicht, dass, nachdem Meyers und Purzellers Tour der Öffentlichkeit bekannt worden war, insbesondere die sportliche Leistung Anerkennung und Lob fand, die der sachliche Forscher jedoch streng von sich wies. Es war, schrieb ein Schüler Meyers 4 Jahre nach dessen Tod 1932, diese mehr sportliche Leistung, die damals Hans Meyer mit einem Schlage berühmt und volkstümlich machte, eine Tatsache, über die er selbst keineswegs erfreut war, da er mit Recht in der landläufigen Bezeichnung als der Kilimandscharo-Besteiger eine zu niedrige Einschätzung seiner wissenschaftlichen Leistung herausfühlte. In ostafrikanische Gletscherfahrten fehlt daher der sportliche Aspekt des Unternehmens völlig. Stattdessen wird akribisch das Absammeln, Messen, Fotografieren und Kartografieren dokumentiert. Für die Teilnehmer an der Expedition bedeutet dies von Anfang an ein ständiges Stop and Go. Meyer schreibt, mit dem ersten Schritt beginnt die mühevolle Arbeit der Routenaufnahme. Bei der geringsten Richtungsänderung des Pfades werden der Kompass und die Uhr abgelesen und beide Werte flüchtig im Itinerar notiert. Bei jeder messbaren Niveauänderung wird der Aneroidstand beobachtet und ebenfalls im Itinerar vermerkt. Sobald aber ein hervorragender Hügel oder Berg sichtbar wird, wird er mit dem Prismenkompass angepeilt und die abgelesene Gradzahl notiert. Auf diese Weise finden alle 2 bis 3 Minuten eine Beobachtung statt, abgesehen von den Ablesungen ohne Stehenbleiben, und die Instrumente lege ich erst aus der Hand, wenn wir wieder im Lager angelangt sind. Über Sinn und Zweck dieser Lektüren denkt Meyer an einer anderen Stelle seines Buches nach. Und welch zauberhafter Reiz liegt darin, die Fülle von heterogenen Erscheinungen in diesem äquatorialen, vulkanischen Hochgebirge zu begreifen zu suchen, richtig zu deuten und auseinanderzuhalten, was aus tellurischen und was aus atmosphärischen Kräften hervorgegangen ist, ihre Beziehungen unter sich und zu den Organismen zu verstehen und alles zu einem lebendigen Bild zu kombinieren. Der Reiz liegt laut Meyer im Begreifen der heterogenen Erscheinungen, die zunächst, aufgrund ihrer Uneinheitlichkeit und Verschiedenartigkeit, dem Betrachtenden unverständlich sind. Der erste Schritt hin zu begreifen besteht in der Autopsie. In einem zweiten werden die Einzelteile neu zusammengesetzt, aber dieses Mal zu einem lebendigen Bild, das erlaubt, sie im Zusammenhang zu verstehen. Das auf diese Weise Entstandene unterscheidet sich qualitativ von den Erscheinungen, das vorherige Nebeneinander steht einem Miteinander, die Unvergleichbarkeit einer Vergleichbarkeit gegenüber. Der Erzähler schildert einen Vorgang der Vereinheitlichung insofern, als die Bestandteile des lebendigen Bildes einer sinnvollen Ordnung angehören und zugleich der Entwunderung, die mit Hilfe dieses Lesens erfolgt. Das Unverständliche wird ins Verständliche, das Unbekannte ins Bekannte überführt. Meyer versäumt es dabei nicht, die Tätigkeit des Entwunderns ins anschauliche Bild zu rücken. Die heterogenen Erscheinungen werden außer als Wunder auch als Geheimnis, Rätsel oder Verborgenes bezeichnet. Der Akt des Lesens wird dagegen vielfach eine Entschleierung genannt. So heißt es etwa nach der Besteigung des Kraterrands: Das Geheimnis des Kibo lag entschleiert vor uns. Diese Symbolik begreift das Verhältnis zwischen Forschendem und Erforschtem als eines zwischen männlichem Eigenen und weiblichem Fremdem und veranschaulicht, dass zwischen Subjekt und Objekt ein hierarchisches Verhältnis besteht, welches genutzt wird, um sich des anderen zu bemächtigen. Mehrfach werden denn auch der Natur von Meyer: Die Eisfelder des Kibo funkelten lockend über den Bachrand herüber, schreibt er zum Beispiel, ebenso wie von seinen Schülern und Biografen weibliche Attribute zugeordnet. Den Sportsmann und geübten Alpinisten musste der kaum bekannte Schneedom des Kilimandscharo ganz besonders anlocken, heißt es etwa 1930 in einem Artikel. Ein Meyer-Schüler der Gegenwart, Dieter Beetz, verwechselt noch 1989 die Gipfel mit der Jungfrau Maria. Er schreibt: Da oben liegen die Spitzen von Kibo und Mawenzi. Der eine, so hat's den Anschein, unerreichbar hoch, in seiner stets erneuerten weißen Keuschheit unbefleckt, unberührt, weil unberührbar. Etwas später entdeckt er, man möchte hinzufügen, frohlockend, dass der Kibo-Gipfel noch immer jungfräulich war. Diesen sexuellen Assoziationen stehen militärische zur Seite, die hervorheben, dass die Besteigung des Kilimandscharo auch anderen Männerfantasien huldigt. So verkündet Meyer auf der höchsten Erhebung des Kibo im Ton eines Feldherrn: Der afrikanische Riese war bezwungen, wie schwer er uns auch den Kampf gemacht hatte, und damit eine mehr als 40-jährige Belagerung und Bestürmung des Kilimandscharo zum Abschluss gebracht. Während Meyer und Purzeller in den Tagen nach der Erstbesteigung die luftigen Höhen des Kilimandscharo-Massivs erkundeten, wurde in den unteren Regionen von der sogenannten Creme der Karawane mittels gestaffelter Lager der Nachschub organisiert. Die übrigen, charakterloses Volk, wie Meyer urteilt, das beständig in Erwartung der Peitsche leben muss, um nicht unverschämt zu werden, mussten, besser durften in Marangu auf 1800 Meter Höhe ausharren. Denn abgesehen davon, dass die Träger über keinerlei Bergerfahrung verfügten, war ihre Ausstattung noch jämmerlicher als heute. Der gut ausgerüstete Deutsche freut sich. Die Leute kauerten aneinander gedrängt um die vor Nässe schlecht brennenden Feuer und froren, und als auch mir bei 5 Grad die Finger den Dienst versagten, kroch ich in meinem Pelzsack und segnete die Seelen der braven Wiederkäuer, welche mir ihr warmes Fell geliefert hatten. Als Sahnehäubchen bzw. wichtigstes Bindeglied zwischen den Gipfelstürmern und den Trägern fungiert der Afrikaner Muini Amani. Meyer spricht von ihm in den höchsten Tönen, nicht allein wegen seiner starken Kondition und Willenskraft, sondern vor allem, weil er ihm, seinem Herrn, völlig ergeben ist. Meyer schreibt: Seine beste Eigenschaft aber ist die gutmütige Unverdrossenheit, mit der er jeden Auftrag, welcher Art er auch immer sein möge, übernimmt und erledigt. In eisigen Höhen schläft Amani weiterhin außerhalb des Zeltes in einem Felsspalt, kocht für die Bergsteiger, holt Wasser, schmiert die Stiefel und trägt Schlafsäcke, Decken, Proviant und die alpine Ausrüstung. Natürlich war auch Amanis Kleidung nicht darauf ausgerichtet, den extremen Temperaturen des Hochgebirges zu trotzen. Also musste er mit übrig gebliebenen Resten Vorlieb nehmen, was dann, aus der Sicht Meyers, ein auf Kosten des Einheimischen amüsantes Bild ergab. Muini sah höchst verwegen aus. Er hatte über seine dürren Beine 2 Paar wollene Unterhosen gezogen, aus deren mannigfachen Öffnungen die Zipfel eines wollenen Hemdes hervorquollen. Über dem Hemd trug er eine fürchterlich zerrissene rote Uniformjacke irgendeines schottischen Infanterieregiments, an den Füßen viellöcherige wollene Strümpfe und ein paar alte gelbe Halbschuhe, und den Kopf und Hals hatte er bis auf die Nase und die Augen in einen riesigen Sansibar-Turban eingewickelt, der im aufgerollten Zustand auf den heißen Steppen des Unterlandes fast seine einzige Bekleidung auszumachen pflegte. Meyer gehörte zu den moderaten Befürwortern des Kolonialismus, der durchaus zu harscher Kritik Chaville fähig war, derjenigen ostafrikanischen Gesellschaft, die lange Zeit der berühmt-berüchtigte Karl Peters leitete. Von heute aus gesehen vertrat der Verlagsleiter einen ganz normalen, damals alltäglichen Rassismus, der die Menschen in zwei Klassen teilte. Die eine verkörperte Kultur, die andere Natur. Und selbstredend hatte die Kulturklasse über die Kulturlosen zu herrschen, wobei mit Herrschaft keineswegs ausschließlich Gewalt und Unterdrückung gemeint war. Diese, wie etwa die Peitsche, kam nur bei grober Missachtung von Befehlen zum Einsatz. Meyers Devise lautete Erziehung, welche Strafe beinhaltete, aber auch vorbildhaftes Verhalten, Güte und Anerkennung vollbrachter Leistungen. Nicht umsonst bezeichnet Meyer in seinen Ostafrika-Büchern die Einheimischen wiederholt als Naturkinder, denen er vorsteht als strenger und gerechter Vater. Hoch oben auf dem Kibo thront der Deutsche so nicht allein über der afrikanischen Landschaft, sondern zugleich auch über all seinen kindlichen Bewohnern. Performativer Akt der väterlichen Macht ist die Taufe. Meyer war der Missionar der Berge. Auf seinen Wegen über 4000 Metern ritzt er symbolische Spuren in die Landschaft, Namen, die Gletscher, Bäche und Gipfel in deutschen Besitz überführen, aber auch die eigene Leistung in Schrift ummünzen. Der wichtigste Taufakt findet ganz oben statt. Meyer schreibt: Um 10:30 betrat ich als erster die Mittelspitze. Ich pflanzte auf dem verwitterten Lavagipfel mit dreimaligem von Herrn Purtscheller kräftig sekundiertem Hurra eine kleine im Rucksack mitgetragene deutsche Fahne auf und rief frohlockend: Mit dem Recht des ersten Ersteigers taufe ich diese bisher unbekannte namenlose Spitze des Kibo, den höchsten Punkt afrikanischer und deutscher Erde, Kaiser Wilhelm Spitze. Dieser performative Akt schafft weniger wissenschaftliche, sondern vor allem nationale Fakten. Die deutsche Flagge auf dem Krater ermöglicht im Jahr darauf, bei den deutsch-britischen Verhandlungen 1890, um den Tausch der Besitzrechte an den Inseln Helgoland und Sansibar, dass die Zugehörigkeit des Kilimandscharo-Gebiets zum deutschen Kolonialterritorium nicht mehr in Frage gestellt wird. Noch General Paul von Lettow-Vorbeck, der von Deutschtümmelnden und Nazis fälschlicherweise als einziger unbesiegter Feldherr des Ersten Weltkriegs gefeiert wurde, kann in seinen 1920 publizierten Erinnerungen »Haya Safari« dank des Wimpels, der ganz oben auf einem Geröllhaufen im Wind weht, von einer herrlichen deutschen Zukunft träumen. Ich glaube nicht, dass der Feind diese deutsche Flagge niedergeholt haben wird, von unserem herrlichsten, höchsten deutschen Berge. Vielleicht aber auch hat ein freundlicher Schneesturm dies Dokument deutscher Vergangenheit zugedeckt und lässt es verborgen schlummern, bis einst uns die Sonne wieder lacht und die deutschen Farben wieder über deutschem Lande wehen vom Gipfel unseres Kilimandscharo, das schönste Denkmal deutschen Besitzes. Wer heute, etwa kurz vor dem letzten Aufstieg, den Blick auf eine Karte des Kilimandscharo National Park richtet, erkennt ein Patchwork von Namen. Die höchsten Gipfel des Mawenzi heißen nach wie vor Hans Meyer und Purtscheller Spitze und auf halbem Weg zwischen der Kibo-Hütte und dem Kraterrand befindet sich die Hans-Meyer-Höhle. Die höchste Erhebung des ehemaligen Vulkans heißt seit 1961, nachdem Tansania als einer der ersten afrikanischen Staaten die Unabhängigkeit erlangte, Uhuru Peak, Freiheitsspitze. Der Name der Region selbst, Kilimandscharo, ist der Kiswahili-Sprache entlehnt, der Verkehrssprache in Tansania und anderen ostafrikanischen Staaten. Mlima bedeutet Berg. Mit dem Präfix Ki wird ein Diminutivum gebildet. Kilima heißt daher kleiner Berg. Eigentlich müsste die richtige Bezeichnung des Berges Kilima Cha Nyaro heißen, das heißt der kleine Berg von Nyaro. Nyaro ist der Gott, der diesen Berg bewohnt. Die europäischen Geographen, die den Namen schriftlich fixierten, überhörten Cha. Weitere Benennungen sind in der Regel nicht auf Karten verzeichnet. Die Chaga, die am Osthang des Massivs wohnen, sprechen übersetzt vom unbesiegten kleinen Berg. Und die ebenfalls unweit des Kilimandscharo lebenden Maasai nennen ihn, wie Hemingway wusste, Ngaya Ngai, was so viel wie Haus Gottes bedeutet. Die kleine Auswahl zeigt, dass Namen auch anderes sein können als symbolische Handlungen der Inbesitznahme. Im Jahr 2005 erfolgt der Gipfelsturm zur Wohnung Nyaros in der Regel um Mitternacht. Die Afrikaner servieren Tee und ein paar Kekse, danach wird aufgebrochen. Die Stirnlampe beleuchtet einen Ausschnitt, der kaum mehr als ein paar Beine und etwas Geröll umfasst. Die Kälte kriecht selbst durch dicke Handschuhe, gut genähte Windstopperjacken und Fließmützen. Spätestens hinter der Hans-Meyer-Höhle atmen viele nicht mehr, sondern schnappen nach Luft. Ein paar müssen umkehren, weil Kopfschmerzen oder Schwindel überhand nehmen. Anderen greifen die Führer unter die Arme. Der Teil einer Gruppe, die frühmorgens am Kraterrand steht, blickt zunächst schwer auf die Wanderstöcke gestützt in die Weite, nach unten über Afrika, das sich leider meist hinter Wolken versteckt. Anschließend wird zum Gruppenfoto aufgerufen, selbstredend mit den Einheimischen, die sich noch einmal verwandeln, von Trägern, Führern, Kellnern und Köchen in Kameraden für den Augenblick. Gemeinsam lächeln schwarz und weiß in die Kamera, während im Hintergrund rechter Hand von den zackigen Felsen des Mawenzi hellrot die Sonne aufgeht, wie bestellt zur Vortäuschung eines Happy End.